sie war so schön. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Wir spielten einstmals Mühle, ich gewann bei diesen Spielen und sprach zu ihr: Bezahle mir nur deine Schuld mit eines Kusses Huld. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Bezahle mir nur deine Schuld mit eines Kusses Huld. Ich lud sie ein zum Tanze, da fiel aus ihrem Kranze ein Röslein rot. Ich hob es auf von ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Ich hob es auf von ihrem Fuß und bat um einen Kuss. Aber nein, sprach sie, ich küsse nie. Es schlug die Abschiedsstunde.